das immer wohl auf. Wie ihr mich findet, wohl und gesund, zur rechten Zeit auf den Beinen. Und wenn's doch ankommt, nicht unbeholfener als sonst. Das hat sich anders gewirkt. Eine Flasche vom echten allerärmlichste Geheimrat. Lass doch die Tinte besser etwas an, in mir geheimer noch Rat. Schlecht weg ein Künstler in edlen Metallen mit Namen Leonard. Und sagt mir unverhohlen, was euch so sehr bewegt, als ihr das Fenster wild geschaut. Ihr habt euch recht absonderlich gewehrt und sprecht. Nun sprecht. Wovon das Herz ist voll, schon gut und weiter. Politischen Klugheit vom Jahre 1710. Was kann er euch nützen? Merken Sie doch, wie der würdige Autor im sechsten Kapitel zu Brat von der Ratschlag gibt. Nimm keine allzu schöne, noch reiche, noch allzu junge. Die Mittelstraße ist die See. können zu konfessieren, unbeschaulichen Geschmack, ein Gesatz an ein Schmerzjahr. Unverteidig, wenn sie voll und auch ehrlich, männliches Volk am Rade hat die Untermeier gekriegt. Eine gute Stunde des Friedens. Sei froh, das will ich leiden, dein rohes Wesen macht's mir schwer. Genug, eine gute Stunde des Friedens. Danken wir dir etwa nicht. Du sprichst von deinen Friedenstaten, weiß ich noch mehr. Den alten Historien befasset. Ist die Geschichte vom Münzjurenli heut euch wohl bekannt, die sich im Jahr 1570 zu Köln an der Spree hat zugetragen. Russen betrug es. Schämerei. Des angeklagt ward Leopold der Münzjuren. Das sind nur alte Sachen. Sag nicht die Schrift, du sollest die Toten lassen in Frieden schlafen. Wer weiß, ob tot ist? Aber des Bruchbad, was ein Zauberbuch hat angeleitet ihn zu Bubenstücken. Altes Zeug, wenn es ist fein, Volk der Schrift hat es. Thank you. Übertragen ist unsinnig, doch sie schrecken mich mitnichten. Diese Kneffer kann ich singen. Übertragen ist unsinnig. Ein hübscher Spaß, hübscher Spaß. Doch, da sind wir brotlose Künstler. Ich weiß Besseres, ich kann mir es viel zu für einen Goldschmied. Thank you.